Das Sitka der Partei der Arbeit Koreas schickte an die Arbeiter ihr Bauer, Fischer, Techniker und Funktionäre vom Vereinigten Kohlenbergwerk im Gebiet Dokchon, des Marschlandkombinats des Bezirkes Nordpyongan und des Fischereibetriebes Mundok, die im 200-Tage-Kampf der Treue Großtaten vollbringen, Glückwunsch schreiben. An den Veranstaltungen zur Übermittlung der Glückwunschschreiben, die am 16. September vor Ort stattfanden, nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Erbauer und die Belegschaften teil.